Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Gestern war die Apple Keynote und deswegen heute keine reguläre Folge, sondern die 38. OAADSE-Folge mit einer obligatorischen Apple Keynote-Nachhöre. Wie gesagt, gestern war die Keynote. Am Anfang fing es natürlich wieder mit Zahlen an. So und so viele Millionen Kunden und irgendwie 500.000 Apps. Und dann wurde unter anderem vorgestellt, dass ein Super Mario Run, so heißt die App, auf iOS kommt, nächstes Jahr dann auch zu Android. Das wurde natürlich gestern nicht auf der Keynote gesagt. Das Spiel sah ganz gut aus. Ich bin nicht so ein Gamer, dass ich jetzt in Freudenschreie verfallen wäre. Aber durchaus spaßig das Ganze. Dann ging es los mit der Apple Watch und ich lege auch einfach mal los mit der Apple Watch. Apple Watch Series 2 wurde vorgestellt. 50 Meter wasserdicht, WatchOS 3 natürlich, die alten Armbänder etc. werden wahrscheinlich passen. Das Display wurde verbessert, doppelt so hell wie das alte. Ungefähr GPS ist integriert. Es gibt irgendwie einen neuen Grafikprozessor mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Preise habe ich auch irgendwo mir aufgeschrieben. Einen Moment. Preise. Series 2, da kostet dann zum Beispiel die Aluminium-Variante Sport 38 mm 419 Euro und die 42-Variante 449 Euro. Und wenn ich das mit Aluminium oder Nylon oder was auch immer ihr nehmt, sehe und das ist nur die Sport Edition, dann ist für mich klar, die Preise sind natürlich Apple-typisch mal wieder jenseits von Gut und Böse, jedenfalls in meinen Augen. Die Apple Watch 1 bleibt weiter im Verkauf. Die kostet dann in 38 mm Sportvariante 319 Euro und 349 die 42 mm Variante. Wenn ich das mit anderen Smartwatches vergleiche, ist der Preis immer auch noch jenseits von Gut und Böse. Gut, das kennen wir von Apple. Also fest steht, die Apple Watch ist die einzige Smartwatch, die ihr eigentlich vernünftig bedienen könnt oder benutzen solltet mit einem iOS-Gerät. Fest steht für mich, der Preis ist viel zu überteuert. Deswegen werde ich mir keine kaufen. So, weder Series 1 noch Series 2, obwohl das schon ganz geil wäre, würde ich mir vorstellen. Aber gut, Apple Watch haken wir einfach mal ganz schnell ab. Und kommen wir zum Star des Abends. Oder ja, eigentlich gibt es tatsächlich nur einen Star des Abends, jedenfalls in meinen Augen. Sorry. Nämlich dem neuen iPhone. Beziehungsweise den zwei neuen iPhones. Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus. Natürlich mit iOS 10. Ganz klar. Mein Gott, ich hatte mir doch eine Liste. Was interessant ist, der Home-Button ist kein richtiger Button mehr, was ich persönlich sehr angenehm finde, sondern ein Force-Touch-Element. Also über die Taptic-Engine gibt es dann Feedback, wie doll ihr drückt oder so. Ich hatte noch nie ein Force-Touch-Gerät, weder Uhr noch Trackpad in der Hand. Aber das stellt mir gut vor. Ebenfalls IP67-Zertifizierung, also gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Das ist sehr schön, das kennt man auch von anderen Geräten natürlich, wie dem Galaxy S7 oder so. Das soll jetzt einfach mal nicht unerwähnt bleiben. Dann wichtige Neuerung bei jedem Smartphone oder wichtiges Element ist natürlich die Kamera. Inzwischen haben beide, also das kleine iPhone, das normal, also das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus, haben beide einen optischen Bildstabilisator. Es gibt eine f1.8 Blende und 12 Megapixel Auflösung. Es gibt, der LED-Blitz besteht nun aus 4 einzelnen LEDs und ein Flickersensor soll dafür sorgen, dass Flimmerlicht ausgeglichen wird. Dann gibt's auch noch eine Körpererkennung und eine Gesichtserkennung und ein Highspeed-Sensor hat die Kamera, der 50% schneller arbeiten soll. Das ist im Prinzip ja in beiden Geräten so. Das iPhone 7 Plus kommt dann mit einer Dual-Kamera. Und nun wird es wirklich interessant, finde ich. Nämlich die zweite Linse wird für Zoom verwendet. So kriegt man einen Zweifach-Zoom. Man kann wohl dann noch weiter zoomen, bis zu 10-fach. Es gibt eine 28 mm Linse und eine 56 mm Linse, dann sind auch irgendwie Bilder mit Bokeh-Effekt möglich und so weiter und so fort. Die Frontkamera löst dann mal mit 7 Megapixeln auf. Die Modelle, der Speicher wurde im Prinzip verdoppelt, wie man ja schon erahnen konnte. 16 GB sind in der heutigen Zeit endlich weggefallen. Das Einstiegsmodell ist jetzt jeweils 32 GB, dann gibt's 128 GB und 256 GB. Beide Smartphones haben natürlich 3D-Touch-Unterstützung. Es gibt Stereo-Lautsprecher in den iPhones und tatsächlich wurde auf den 3,5 mm Klinkeanschluss verzichtet, beigelegt wird kein kabelloser Kopfhörer, sondern AirPods mit Lightning-Anschluss. Dazu habe ich einen Tweet von mir gestern. Und danach wurden dann nämlich AirPods, also merkwürdig aussehende kabellose Kopfhörer, vorgestellt. Da konnte ich mir dann gestern nicht verkneifen, einen Tweet zu schreiben, den ich auch nochmal reinstelle. Nämlich, ja, Apple findet Kabel so doof und deswegen legen sie Earpods mit Kabeln bei. Das ist logisch, das ist Apple. Die Performance ist natürlich auch besser, klar. A10 Fusion Chip, es ist ein Quad-Core-Prozessor, der ist doppelt so schnell wie der A8 und 40% schneller als der A9. Soll natürlich weniger Strom ziehen. Bei GPU wurde erneuert. Die GPU ist dreimal so schnell wie im iPhone 6. Das hört sich alles sehr gut an. Ich habe es aber auch gestern schon getwittert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe noch keine App erlebt bis jetzt, der die Leistung meines iPhone 6 nicht ausreicht. Ich will damit die neue Leistung natürlich nicht schlecht machen. Besser, neuer, schneller, guter sagt man gar nicht, egal. Alles, was besser und mehr ist natürlich auch meistens gut. Aber theoretisch kann man sich fragen, ob das Ganze doch alles so nötig ist. Ja. Kommen wir noch mal schnell zu den Preisen. Die AirPods kosten 179 Euro. Es wird übrigens auch noch, das hatte ich eben vergessen, bei den iPhones einen Lightning zu 3,5 mm Klinke Adapter beigelegt. Den kann man auch einzeln kaufen. Der kostet dann 9 Euro. Ich glaube, das ist der günstigste Adapter, den Apple jemals angeboten hat. Es gibt dann auch natürlich noch neue Cases, irgendwie Silikon-Case für das iPhone 7, 39 Euro. Ich meine, für 29 Euro kriege ich oder für ein bisschen mehr, eine wunderschöne Ledertasche von Stilgut für Smartphones. Warum zur Hölle soll ich ein Apple Silicon Case kaufen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Die Preise vom iPhone. iPhone 7, 32 GB, 759 Euro. iPhone 7, 128 GB, 869 Euro. iPhone 7, 256 GB, 979 Euro. iPhone 7 Plus, 32 GB, 899 Euro. iPhone 7 Plus 128 GB 1009 Euro. iPhone 7 Plus 256 GB 1119 Euro. Wenn man mich fragt, Wahnsinn, hammerhart, bescheuert. Ich finde, vorletztes Jahr, als ich das iPhone 6 gekauft habe, da waren, ja, das große iPhone 6 Plus war halt größer, mehr Akku, den optischen Bildstabilisator in der Kamera, aber eigentlich jetzt nicht so große Änderungen, die mich jetzt unbedingt zwingen wollten, das größere Gerät zu kaufen. Inzwischen mag ich größere Displays mehr. 4,7 Zoll ist mir beinahe so ein Tuck zu klein. Und vor allen Dingen dieses Jahr durch die Dualkamera, finde ich persönlich, möchte man eigentlich das iPhone 7 überhaupt nicht kaufen. iPhone 7 Plus wäre also das Gerät der Wahl. 32 GB mit viel Fotos und 4K-Videos und was weiß ich, normalen Videos und Live-Fotos und Apps, und man will die ganzen Spiele spielen, weil doch jetzt die Leistung so toll ist und die GPU so toll ist und all sowas. Wären mir 32 GB zu viel. 128 GB wäre also das Modell, was man haben will. Also das iPhone 7 Plus 128 GB wäre mein Modell der Wahl. Das kostet 1009 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1009 Euro. Das ist Wahnsinn. So viel bezahlt man nicht für ein Smartphone. Das ist bescheuert. Das ist idiotisch. Ich kriege so ähnliche, oder man kriegt so ähnliche Geräte, ja, ich weiß, mit Android, und ich will auch gar nicht Android und iOS vergleichen, und ich bin eigentlich wirklich ein Freund von Hardware und Software aus einer Hand, und iPhone ist halt iPhone, und ich liebe iPhone deutlich mehr, als ich Android-Geräte mag. Aber wenn ich jetzt so denke an irgendwie die wunderbar verarbeiteten Huawei-Geräte, Huawei P9 oder meinetwegen das Honor 8, das kostet 399 Euro. Oder ich hatte neulich irgendwann das Honor 5X zum Testen hier. Das ist ein wunderschönes, toll verarbeitetes Gerät. Das spielt natürlich eigentlich in einer ganz anderen Liga als das iPhone. Klar. Aber man muss sich wirklich fragen, was braucht man eigentlich an Smartphone? Und wenn ich denke, das Honor 5X kostet irgendwas um 200 Euro rum. Da kann ich mir jedes Jahr ein neues Honor-Gerät kaufen, statt einem iPhone. 1009 Euro, ich fasse es irgendwie nicht. Also eigentlich ist das höchste der Gefühle, was man kaufen kann, finde ich, wenn überhaupt, das iPhone 7 128 GB. Aber man will halt das iPhone 7 Plus 128 GB. Ich will es. Wenn überhaupt. Hätte Apple jetzt vielleicht angefangen mit 64 GB statt 32, denn das Einstiegsmodell ist scheiße teuer genug. Ich meine, iPhone 7 Plus 32 GB, 899, dann hätten sie vielleicht 930 gemacht oder so für 64 GB. Vielleicht kommt das nächstes Jahr. Man darf gespannt sein. Ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht zu lange jetzt mehr über die Preise reden, außer nochmal zu sagen, ich finde das vollkommen überteuert. So. Ansonsten haben sie es tatsächlich geschafft, wieder einen Kaufreiz entstehen zu lassen. Das ist schon recht geil, das Ganze. Aber andere Hersteller haben auch schöne Smartphones oder andere Väter, schöne Töchter oder wie auch immer man das jetzt sagen will. Und vielleicht muss man sich dann einfach, oder ich muss mir vielleicht auch überlegen, ob ich nicht irgendwann einfach sage, tschüss Apple, tschüss iOS. Android hat sich gehörig weiterentwickelt. Apropos Android und iOS, iOS 10 gestern gleich mal installiert. Das ist definitiv für mich nicht the world's most advanced operating system. Ich glaube, das hatten sie doch so in etwa genannt. Wenigstens kann man ausschalten, dass man den Home-Button drücken muss nochmal, um das Gerät zu entsperren. Das ist ja total bescheuert, finde ich. Das macht vielleicht Sinn auf den neuen Geräten, wo der Home-Button nicht mehr mechanisch ist, aber so, nee, will ich nicht. Kann man unter Bedienungshilfen ausschalten. Die neue Art vom Lockscreen, die Kamera zu aktivieren, finde ich ein bisschen, mag ich nicht persönlich. Beziehungsweise dann hätte ich mir gewünscht, dass sie dann auch gleich integrieren, dass man auch wieder einfach von links nach rechts wischen kann, um die Kamera wieder zu schließen. So muss man wieder auf den Knopf drücken. Das ist doof. Die Sticker und App Store für iMessage und all sowas ignoriere ich jetzt einfach mal vollkommen. Das ist für mich überhaupt nicht relevant. Neue Tastatur, die auch in mehreren Sprachen geht, das ist natürlich sehr nett, finde ich, und dass die Widgets endlich aus dieser doofen Mitteilungszentrale raus sind und nach links gewandert sind. Da sind sie deutlich besser aufgehoben, wenn schon nicht wie bei Android direkt auf dem Homescreen, dann halt links. Mitteilungszentrale war doch einfach doof. Alles in allem hat mich das neue iPhone mehr geflasht, als ich dachte, anhand der Gerüchte. Aber so wirklich, nee, irgendwie mag ich dann tatsächlich den Preiskurs, mag ich einfach nicht. Und das dämpft die ganze Freude doch recht gehörig. Ich will gar nicht mehr so viel sagen. Das war die leicht chaotische, obligatorische Apple iPhone Keynote nachhöre vom 7. September. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.